Sowohl im Tierreich wie auch beim Menschen gibt es auch andere Formen des Zusammenlebens für die an ihnen teilnehmenden Individuen. Manche temporär, manche von Dauer. Unser Zeitalter ist stolz darauf, geradezu eine Explosion der Formen des, insbesondere durch das diverse Intimleben geprägten, Zusammenlebens hervorgebracht zu haben. Im Sinne des libertären Gedankens, dass jeder Mensch das Eigentum an seiner eigenen Person haben soll, ist es auch gut und richtig zu fordern, dass sich die Gesellschaft wie auch der Einzelne nicht in die diesbezüglichen Entscheidungen anderer einmischt, solange durch deren Wahl kein Dritter zu Schaden kommt. Das sollte selbstverständlich sein, gilt es doch ohnehin auch für die traditionelle Form der Familie aus Mann, Frau und Kindern. All diese Formen sind für einen freiheitsliebenden Menschen also unter der genannten Bedingung zu tolerieren, jedoch bedeutet das nicht, dass sie die traditionelle Form der Familie ersetzen könnten. Sie sind alternative Formen, jedoch keine Familie. Nur die Paarbindung zwischen Mann und Frau begründet eine Ehe und also auch eine Familie. Auf dieser Exklusivität zu bestehen, ist keineswegs ein Zeichen von Intoleranz. Es beugt aber einem weit verbreiteten Missverständnis vor, nämlich, dass zum Beispiel gleichgeschlechtliche Partnerschaften für den Fortbestand der Gesellschaft das Gleiche leisten könnten wie die heterosexuell definierte Familie. Das ist mitnichten der Fall, auch wenn die moderne Fortpflanzungsmedizin uns dies glauben machen möchte. Die beliebige Ausweitung des Begriffs Familie auf alle möglichen Formen des Zusammenlebens hüllt darüber hinaus nicht nur die Begrifflichkeit und die Bedeutung des Wortes aus, sondern sie definiert die Familie, wie wir sie bisher kannten, mangels einer eigenen Bezeichnung aus unserem Leben hinaus. Jeder, der Orwell gelesen hat, weiß, dass die Sprache das Denken beherrscht. Eine Sache, die nicht mehr klar definiert ist, verliert ihre gesellschaftliche Bedeutung und Existenz. Und das ist auch genau das, was mit der Ausweitung und Anwendung der Definition von Ehe und Familie auf andere Sachverhalte gewollt und beabsichtigt ist. Die Familie aus Mann, Frau und Kindern ist auf den Fortbestand der Generationenfolge hin angelegt. Eigene Kinder bringen in uns, auch wenn das von den Linken bestritten wird, das Beste hervor. Sie motivieren uns zu Höchstleistungen, zur Fürsorge, zur Sorge um die Zukunft unserer Gesellschaft, zum Willen, etwas zu schaffen und zu hinterlassen, zum Ziel, eine bessere Welt an die eigenen Kinder zu übergeben als die, die man vorgefunden hat. Die intergenerationelle Großfamilie, deren Abschaffung in der modernen Gesellschaft heute praktisch eine vollendete Tatsache ist, wurde erst ersetzt durch die Zwei-Generationen-Familie, dann durch die Dinks, die Egoisten-Generation des Double-Income-No-Kids, doppeltes Einkommen, keine Kinder, jetzt durch die Vereinzelung einer Single-Gesellschaft mit Lebensabschnittsgefährten unterschiedlicher Geschlechter und sexueller Spielarten. Diese Entwicklung ist nicht alleine der Werteerosion unserer Gesellschaft geschuldet. Diese spielt zwar eine große Rolle, aber die Menschen sind auch unter den obwaltenden Umständen rationale Selbstoptimierer ihres Nutzens, in dem Fall ihrer Lust. Der Werteverfall ist aber nur das Schmiermittel der Entwicklung. Ihr eigentlicher Motor ist die Setzung von Anreizen durch das staatliche Renten- und Umverteilungssystem. Die individuellen Kosten der Entscheidung, die traditionelle Familie gegen eine sexuelle Lustmaximierung einzutauschen, sind unter dem Aspekt der Vorsorge, der drohenden Altersarmut und der Einsamkeit im Alter eigentlich vom Individuum gar nicht zu tragen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Das staatliche Sozialsystem gaukelt den Menschen jedoch vor, dass es möglich sei, diese Kosten auf die Gesamtheit der Gesellschaft überzuwälzen, dass es dort keine Folgen hätte, weil diese Gesellschaft ja so groß sei. Dass also andere für die Kosten unserer Entscheidung aufkämen, während wir selbst den Nutzen in Form von Lustgewinn einstreichen. Der Generationenvertrag des Rentensystems beruht darauf, dass jeder glaubt, anderer Leute Kinder würden seine Rente zahlen.